Kapitel 8 Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.« Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, »Ich will's tun, sei rein.« Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, »Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis.« Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, »Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.« Jesus sprach zu ihm, »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Der Hauptmann antwortete und sprach, »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's.« Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, »Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern.« Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, »Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast.« Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, »Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst.« Jesus sagt zu ihm, »Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.« Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, »Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.« Aber Jesus spricht zu ihm, »Folge du mir, und lass die Toten ihre Toten begraben.« Und er stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so daß auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, »Herr, hilf, wir kommen um!« Da sagt er zu ihnen, »Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?« Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, »Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?« Und er kam ans andere Ufer, in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so daß niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien, »Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist?« Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, »Willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren.« Und er sprach, »Fahrt aus!« Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, und sie ersoffen im Wasser.